Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Maximum Clubbing. Immer freitags. Ab 23 bis 3 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hitradio Ohr. Präsentiert von TriAG Automobile, deinem Renault-Partner der Region. Auch in Birkenfeld, Kippenheim, Baden-Baden und in Bühl. Jetzt geht's um alles. Wer kommt in die nächste Runde der Königsklasse und wer wird deutscher Meister? Hol dir jetzt das Sky-Fußballangebot und spar 50%. Denn nur mit Sky erlebst du alle Spiele live. Und mit Sky Go auch unterwegs. Jetzt bestellen auf sky.de/live. Lieber Winter, bitte schick uns noch ein bisschen Schnee. Ich würde so gerne Skifahren gehen. Hitradio Ohr bringt uns in die Berge. Am 22. Februar fahren wir zur Pistengaudi-Tagesfahrt nach Galtür. Ein Tag purer Skispaß, Après-Ski-Party und Busfahrt für nur 75 Euro. Lass uns gleich buchen auf hitradioohr.de. Und dann melden wir uns auch gleich für das Pistengaudi-Saisonclosing vom 4. bis 6. April an. Wie immer mit den wilden Engeln live auf der Faulbrunnalm. Dazu gibt es 50% Ermäßigung auf alle Leihskipreise bei unserem Partner Sportkuhn in Offenburg. Komm Cowboy, wir reiten in die Prärie. Dorthin, wo der Geschmack im Westen aufgeht und man sich von der würzigen Röstzwiebel erzählt. Start einfach den Wagen. Jetzt neu bei McDonald's für nur je 1 Euro. Der Western Burger Beef und der Western Burger Chicken mit Westernsoße und Röstzwiebeln. Auch im McDonald's 1+1. Willkommen bei McDonald's. Und verbindliche Preisempfehlung. Okay, Sie würden gerne Ihr Bad sanieren. Wissen aber nicht mit wem? Schmidt, Bad Wasserwärme. Sie hätten gerne eine bessere Wasserqualität und dabei einen sparsameren Wasserverbrauch? Schmidt, Bad Wasserwärme. Und natürlich machen Sie sich Gedanken über den Klimaschutz und Ihren eigenen Energieverbrauch? Schmidt, Bad Wasserwärme. Wenn Sie also Fragen zu Bad, Wasser oder Wärme haben, dann zu Schmidt. Bad Wasser Wärme in Gengenbach. Schmidt-bww.de. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Hallo Nachtschwärmer. Ja, heute geht's wieder rund. Und freitags ist Codex-Tag. Heute heißt das Programm Bazinga The Big Bang. Und zwar The Boys Are Back in Town. Jede Männer-Vierer-Gruppe, die im Eingang zusammenruft, The Boys Are Back in Town, bekommt 50 Euro Freiverzehr bis 23.30 Uhr. Genau. Und alle Ladies, die im Eingang rufen, hey, ich bin's Penny. Hey, ich bin's Penny. bekommen 10 Euro Bonusverzehr, auch nur bis 23.30 Uhr. Heute Freitag. Freitag. Codex Club in Aachen. Connection complete. Morgen Samstag. Mädelsabend. Der Mädelsabend, ja. Aber natürlich auch für Männer. Und da gibt's jede Menge was für Frauen. Intim Security Check. Sexy Welcome Shots, Frauenmassage, sexy Go-Go Boys, tanzen sie für euch heiß, erotische Manstrip-Show der Extraklasse, Fotoshooting mit den Boys und die Topless Candy Boys bringen den Zuckerspiegel wieder auf normal. Unter codex-club.de. Wow. Ja! Codex ja. Club in Aachen. Connection complete. Wow. Wow. Wow! Seid ihr bereit für Stimmung? Seid ihr bereit für Party? US 2, 3, 4. Hallo Nachtschwärmer, hier ist euer Charlie 2000. Wir haben wieder Freitag. You just put the needle on a really unique record album. Here is a complete disc jockey show with all the modern pace of today's exciting radio. Macht euch jetzt bereit für die volle Ladung Power. Yo. 1, 2, 3, 4, wop, bop, doo, wop, wop, bam, boom. Yo, lo, lo. Out to the one I love. This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Another prop has occupied my time. This one goes out to the one I love. voll krass. Hallöle. A broadcasting station. We have now taken over your radio. Na, geht's jetzt? Nochmal. Aber jetzt habe ich's. Schuhverkauf ist auch schon hier. Al, gefällt dir der Song? So, jetzt wissen wir, dass dieser nicht nur blöd ist, sondern auch keinen Musikgeschmack hat. Komm, das gefällt uns. So, Al, kündige mal mich an. Dann lasst uns loslegen. Nein, du sollst mich ankündigen. Hey, Nachtschwärmer, jetzt kommt vielleicht eine geile Sendung. Oh, das war zum Einschlafen. Nochmal. Hey, Nachtschwärmer, jetzt kommt eine geile Sendung. Ja, das ist schon besser. Leading me here on my Ja, 1930. Ah, Dan May und aus alten Tagen Bananarama mit Cool Summer. Hier ist der Freitag, hier geht's ins Wochenende. Achtung, Hochspannung. Partytime! Es ist Freitag, Zeit für eine Party. Attention! In the sun, your heartbeat of solid gold. I love you, you'll never know. When the daylight comes, you feel so cold. You know, I'm too afraid of my heart to let you go. Waiting for the fires you light, feeling like we could do. I might be anyone, a lone fool out in the sun. Your heartbeat of solid gold. I love you, you'll never know. When the daylight comes, you feel so cold. You know, I'm too afraid of my heart to let you. Waiting for the fire to light, feeling like we could do right. Be the one that makes tonight. Freedom is a lonely road. We're under control. No one will stop me. Take it out! First beat is right on time. Big Day's Tony! Your DJ for tonight. Get your party going. Getting the best around. Hörst du aus 1000 Stimmen raus. Die Fergie von Black Eyed Peas. Ihr Mixer Axel F. So nachts, wenn man hört es überall. Überall, auf allen Veranstaltungen, in allen Wohnzimmern, in allen Badezimmern hört man das Lied, wo die Leute mitsingen. Ziehen durch die Straßen, durch die Clubs dieser Stadt. Das ist unsere Nacht, wie viel uns beide gemacht. Oh, oh. Ich schließe meine Augen, lösche jedes Tabu. Küsse auf der Haut, so wie ein Liebes-Tattoo. Oh, oh, was das zwischen uns auch ist. Bilder, die man nie vergisst. Und dein Blick hat mir gezeigt, das ist unsere Zeit. Ja, jeden zweiten, dritten Badezimmer morgens wird das gesungen. Atemlos durch die Nacht, bis ein neuer Tag. Der Überhammer, der Wahnsinn. Atemlos. Bis ein neuer Tag erwacht, atemlos, einfach raus, deine Augen ziehen mich aus, atemlos, durch die Nacht, spür, was Liebe mit uns macht.

erotische Men-Strip-Show der Extraklasse. Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Ja, es geht noch weiter. Fotoshooting mit den heißen Boys. Und die Topless Candy Boys bringen den Zuckerspiegel wieder auf normal. Samstags Einlass ab 18, aber auch, wie gesagt, für Männer. Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wow! Schalt das Radio an, Charlie ist dran. Er legt die allerschönsten Singles auf. Oh Mann, da steh ich drauf. Er ist mein DJ-Leader. Spiel mir noch eins, gib mir den Gnadenstoß. Du machst mich atemlos. Dich hör ich immer. Ja, ich hoffe, ihr seid auch gut gelaunt. Nacktschwärmer, klar. Der Showfreitag. Es geht wieder heiß her. Der Actionfreitag. Wenn andere schon schlafen gehen, schlagen wir richtig zu. Knallharte Action. Immer freitags. Der Actionfreitag. Pausenlos. Adrenalin pur. Und Falco. Ah, sowas von heiß, hä? Nachschwärmer, ihr könnt mich anschreiben im Studio. studio@hitradio-ohr.de. Das ist die E-Mail-Adresse, die kommt direkt hier an im Studio. Da werden zum Beispiel schon gegrüßt der Fred Ilano bei der Firma Look in Bühl Busmatten. Und hier der Sascha und Melanie. Wir möchten den Mario grüßen und ihm sagen, dass sein Hausarrest aufgehoben ist. Weiter so, Gruß Sascha, Melanie aus Bärental. Habt ihr es gehört? Out of Touch? All on Oats. Und wie erwähnt mit Falco. Ah, ey! 19.52 Uhr. Nach schon immer gestern hat es eingeschlagen wie eine Bombe. Wie eine Bombe! Die Onkels treten in Hockenheim auf. Der Wahnsinn! Das hat mich gleich inspiriert. Ich bin nach Wacken. Hab mir eine Aufnahme geholt. Von Wacken! Are we still feeling good out there? Ball! Beat! Ball! Beat! Für ein langweiliger Sound. Hey, was ist das nicht der helle Wahn, Shirley? Unverbesserlich gut. Music Power, Power, Power, Power, Power. Gesehen, willst du mit mir proben? Da war wieder einiges drin, ne? Nach Trevor. Gleich 20 Uhr. Erster Freitag und das ist die richtige Sendung für den Power ins Wochenende. Backe, backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen. Das ist hoffnungslos. Blockbuster am Freitag. Hier kommt erst der Spaß und dann das Vergnügen. Kapiert? Juhu! Ja, das nenne ich Unterhaltung. Best part. Clubs and nations, causing grief in human relations. It's a turf war on a global scale. I'd rather hear both sides of the tale. See, it's not about races, just places, faces. Where your blood comes from is where your space is. I seen the bright get duller. I'm not gonna spend my life being a color. Don't tell me you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye. Everything that kills me. You're thinking about my baby. It don't matter if you're black or white. Was meint ihr auch nicht schlecht, ha? One Republic von Michael Jackson. Jetzt haben wir eine spezial-doofe Witze-Ecke. Jetzt machen wir mal ein bisschen die Werbung aufs Korn, ha? Die doofe Witze-Ecke. Du möchtest schlank und sexy sein. Du möchtest dich wohlfühlen. Du möchtest abnehmen, ohne zu hungern. Mit dem 10 Weeks Body Change Programm habe ich ein Ernährungsprogramm entwickelt, mit dem du deine Ziele erreichst. Ich selbst habe mit dem 10 Weeks Body Change Programm in 10 Wochen 20 Kilo abgenommen. Bereits Tausende machen erfolgreich mit. imakeyousexy.com. Das einzige Problem ist und bleibt der Jojo-Effekt. Aber lass dich nicht davon ablenken. Du möchtest aussehen wie ein Türsteher in Wanne-Eickel. Du möchtest, dass dir die Haare aus Frust freiwillig von der Rübe springen? Mit meinem Shave Your Schädel Murmelmaker Programm habe ich in 10 Minuten 2 Kilo Scheitelfell verloren. Du glaubst ja nicht, was Haare wiegen. imakeyouglatze.com. Vertrau mir, diese Diät ist auch nicht besser als all die anderen, aber dafür viel teurer. Ich selbst habe mit dem 10 Weeks Body Change Lose Your Brain Fuck Yourself Programm in 10 Wochen kiloweise Kohle verdient. Gib mir dein Geld, bis du nichts mehr hast, um dir was zu essen zu kaufen. imakeyouarmandsexy.com. Mach mit! Es ist einfach so peinlich. Völlig ausgeflippt. Hey kids, what time is it? Der Wahnsinn. Der unbeschreibliche Wahnsinn. Turn the beat back. Weg mit der Langeweile. Hitradio Ohr. Radio Ohr. Einfach näher dran. Einfach. Ja, ich mache jetzt ein Make Your Sexy Programm hier. Ah, Nachtschwärmer. Remix and Party Break DJs from Germany. DJ Playo. In the Corporation, baby. Oh, yeah. Nachtschwärmer Spezial. David Bowie, Santana, Robert Tickle, The Beatles. I'm in 14 garbage. Und der Schuhverkäufer, nein, Al, ich bring der Santana nicht solo, nicht einzeln. Auch wenn du noch so bittest. Komm schon, das ist ein Lied aus meiner Jugend. Ja, das wissen wir ja. Aber ich bring's jetzt nicht einzeln für dich. Nur wenn du heute nichts trinkst. Zum 37., 38. und 39. Mal? Nein, nein, nein. Also, erledigt. Du, du und du. Komm mit auf unsere Reise. In den Raum, Raum der Zeit. Come on, bring on the sound. Yeah. Let's get the party started. Oh Gott, ist das billig. Say kids, what time is it? Attenzione, unser alter Bekannter Gigi D'Agostino mit Mike Candies. What time is it? Schauen wir mal hier bei den Mails rein. Der Burgmeier Julian. Grüße an den Nachtschwärmer da draußen, die am Sonntag bei der Curling-Meisterschaft am Start sind. Und mein Schatz, die Pia, ich liebe dich. Aha! Ich finde, die passen musikalisch zusammen. Ha? Mike Candies und Gigi D'Agostino. Wir ziehen uns kurz zurück. Jetzt kommt die Werbung! Woo! Lieber Winter, bitte

Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Dann erotische Manstrip-Show der Extraklasse zum Extraklasse zum Höhepunkt der Samstagnacht. Fotoshooting mit den Boys. Da geht man ja immer gleich auf Tuchfühlung. Und die Topless Candy Boys bringen den Zuckerspiegel wieder auf normal. Einlass ab 18 samstags. Ab 22 Uhr, aber wie gesagt, auch für Männer. Codex Aachen. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wow! Wow! Der Charlie pur, die Leute sind drauf und sie drehen das Radio auf. Charlie spielt die größten Hits. Die Party steigt und alle hören zu. Charlie gibt so leicht keine Ruhe, denn er will Spaß. Er will einfach nur Spaß. Und die Leute schreien Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Eiskalt lässt du meine Seele erfrieren. Das ist Wahnsinn. Du spielst mit meinen Gefühlen. Und Charlies Show ist lange noch nicht Müll. Denn Charlie weiß, was er will. Let's get ready to rumble! Oh my god! Everybody get up! to the top. Yo, Pit got it locked from goose to the lock. Yo, R.I.P. a big in pride, cause that he's not, but damn, he's hot. Label flop, but Pit won't stop. Got her in the cockpit playing with this. And I watch me make a movie like Albert Hitchcock. Enjoy it. Want me? You know I want ya. Want ya. I know you want me. You know I want ya. Want ya. I know you want me. Want me. You know I want ya. Want ya. I know you want me. Um 20.28 Uhr am Freitag heute. Richter zu Angeklagten. Ihr Alter. Angeklagte, der wartet draußen. Er, Schatz, warum lässt du mich nicht spüren, wenn du einen Orgasmus hast? Sie? Weil du nie dabei bist. Das ist nicht zu hart, hä? Ja, das kann so sein. So sagen es dann die Frauen halt nicht. Ja, genau. Hey, Affi. Wir haben Fastnet, wir haben Fastnet! Ein einzeln geiles Programm. Hi! Seid ihr mit dabei, Nachtschwärmer? Why can't this moment last forever? Tonight, Nicht mitfeiert. Oh. Eindeutig irreparabel defekt. Oh. Abgefahren. We're making it up.

Und in Games Corner gibt's im Spielesalon Ablenkung für die Jungs FIFA 14. Dann kommt morgen Samstag Mädelsabend. Mädelsabend. Aber nicht nur, auch Männer haben Einlass. Da gibt's nämlich Folgendes. Intim Security Check, sexy Welcome Shots, Frauenmassage, sexy Go-Go Boys tanzen sich heiß für euch. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Erotische Manstrip-Show der Extra-Klasse zum Höhepunkt der Samstagnacht. Fotoshooting mit den Boys, also ganz heiß. Und die Topless Candy Boys bringen den Zuckerspiegel wieder auf normal. Das ist morgen Samstag, Einlass ab 18, 22 Uhr wie immer. Aber auch für Männer ist der Einlass. Und nach meiner Sendung, wie immer, nach 23 Uhr kommt ja die Live-Übertragung direkt aus dem Club. Hey! Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wow! Jetzt kommt's ganz dicke. Gottes furchtbarer Zorn wird uns heimsuchen und der ist vielleicht sauer. Verheerende Stürme peitschen das Land. Die Erde bricht auf. Lodernde Lava ergießt sich über ihr Antlitz. Und wer zahlt wieder die Zeche? Der kleine Mann. Jetzt kann nur noch einer helfen. Charlie 2000. Er weiß, wie man Krisen meistert. Er ist die Fackel, die das Dunkel vertreibt. Er ist stärker als alle anderen Superhelden. Sein Lächeln kann Katastrophen verhindern. Sein Anzug macht ihn unbesiegbar. Seine Frisur kann das Universum retten. Genau. Pass auf, da kommt der wahnsinnig Beschränkte. Die Natur schlägt zurück. Haltet euch fest. Hey Charlie, wir sind wieder da. Und wie ist dieser Mundgeruch? Das hält man ja im Kopf nicht aus. Aber dieser alte Knacker hat jetzt die Cosmo-Power. DJ, gib mir 20. Music, please. Welcome to the world of the music instructor. Mit diesem Mix grüße ich alle Freestyle-Freunde. Let's go! Oh my God! Fight the track of the whip, I snap, attack, front to back, in this thing called rap. Singing like a triple rhyme, double on a heavenly level. Bang the bass, turn up to double. Radical mind, day and night all the time. 7-14, flies, divine. Maniac, radiac, winning the game. Und bei mir braut sich wieder was zusammen. Bandis. Er, der größte Damenschuhverkäufer aller Zeiten. Wie viele Biere hast du schon gezischt, Al? 10. Ja, so 10 Biere, du spinnst, Al. Ach, du treibst mich direkt in einen Frauenverein. Al, dann hast du Pech gehabt. One more time. Constant music in the air, good vibrations everywhere, sharing all the good sounds on your radio. 21 Uhr und eine Minute am Freitagabend. Snap und Yes. Auch nicht schlecht, ja? Immer freitags von 19 bis 23 Uhr ist der liebe Charlie hier bei Hit Radio. Wow, eine heiße Sendung. Oh, ja, eine ganz heiße Sendung. Eine kochend heiße Sendung. Eine höllisch heiße Sendung. Hit Radio. Einfach nur. Die volle Dröhnung. Action, Bier und Silikon. Schau mal kurz in die Mails rein. Hallo Charlie. Jens aus Hechingen. Mama mia, in Zollern Albkreis. Also Kreis Hechingen irgendwo da. Also, er hat schon in den 90er bei mir zugehört. Baujahr 85 ist er. Er war totaler Fan von Das Boot. Aha. Aber den Remix, den du da dir wünschst, den finde ich gerade nicht. Ich bring dir aber was anderes. U96 Spezial. Okay. Dann hat viele Grüße Matthias, Robert und Ellen, die wünschen sich von Helene Fischer was. Das habe ich in der vorigen Stunde schon gebracht, aber es kommt noch was, ganz klar. Weil hier in der Ortenau, wir sind die totalen Helene Fischer-Fans. Apropos blond. Hallo Kelly. Ah, das ist die Tochter von meinem Freund Erl. Ich bin immer noch heiß auf Sie. Wenigstens will mich jemand wegen meinem Verstand. Genau, Kelly. Aber nur deswegen. Hallo, hier stehe ich. Du suchst da draußen, aber hier bin ich. Wer ist der alte Kerl? Ich bin der alte Kerl. Ich dachte, das wäre James Brown. Nein. Ah, es ist furchtbar mit dem Vibe. Unfälle passieren. Du bist der Beweis. Danke. Das ist der Power ans Wochenende. Voll krass. Hallöle. A broadcasting station. We have now taken over your radio. Und David Guetta. So all I could know, you know, and how you 80s. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Sänger Nachtschwärmer, ich höre nichts. Wo sind die Karaoke-Sänger? Hey, und Sängerinnen?

Tabellion. Und mit meinen neuen Zähnen geht's auch meinem Nacken und Rücken viel besser. Zahnarztpraxis Astrid Tabellion. Zahnersatz ganzheitlich. Am Busbahnhof in Offenburg. Mehr über Kiefer- und Körperstatik auf dentabellion.de. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Connection complete heute Abend. Freitag ist Codex-Tag. Das geht ab. Heute ist das Thema Bazinga, The Big Bang. Bazinga, The Big Bang. Genau. Und zwar jede vierer Männergruppe, die heute im Codex am Eingang ruft, The Boys Are Back in Town, bekommt 50 Euro Bonusverzehr. Aber nur bis 23.30 Uhr. Ich wiederhole, jede vierer Männergruppe, die im Eingang zusammenruft, The Boys Are Back in Town. Doch einfach, hä? Mit 50 Euro, das ist ein schöner Grundstock. Aber dass die Ladies sich nicht benachteiligt fühlen, gibt's da auch was. Und zwar, wenn die Ladies rufen, und zwar einzeln, Hi, ich bin Penny. Ich bin's Penny. Bekommen sie 10 Euro Bonusverzehr. Auch nur bis 23.30 Uhr. Ich bin's Penny. Ich bin's Penny. Codex Club in Aachen. Okay, großer Club, Haus Elektro, Erben, Black. Kleiner Club, Rock, Pop, 90er, 80er, Deutsch. Heute. Und im Games Corner, Ablenkung für die Jungs, FIFA 14. Morgen Samstag, Mädelsabend, Mädelsabend. Aber auch für Männer. Alles, was das Herz der Frau begehrt. Intim Security Check. Welcome Sexy Shots, Frauenmassage. Sexy Go-Go Boys tanzen sich heiß für euch. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club. Erotische Mainstrip-Show der Extraklasse. Ist der Höhepunkt? Fotoshooting mit den Boys. Ja, das gibt Tuchfühlung. Und die Topless Candy Boys bringen den Zuckerspiegel wieder auf normal. Morgen Samstag Codex, Einlass ab 18, 22 Uhr. Und wie erwähnt, auch für Männer Einlass. Ja! Codex Club in Aachen. Complete. Wow. Wow. Jeden Tag freue ich mich so drauf, denn durch dich lebe ich völlig auf. Deine Show macht mich so ganz und daheim. Die ist cool und so schräg, ich bin immer dabei. Hey, Charlie, du ziehst mir runter bis in den See. Charlie, du bist wie ein extra starker Kaffee. Feel the same. All your insecurities are. voices stole our hearts. Gonna light up the sky, so ignore the stars. And we all do it all, cause it stole our hearts. Oh, that's super stark, huh? Katy Perry, Calvin Harris, Carly Rae Jepsen und noch ein paar andere. Certified to breathe, holding it down for the streets. No one grinds harder than DJ King. Excuse me while I whip this out. My dick cost a late night fee. Yo dick got to HIV. My dick plays on the double feature screen. Yo dick went straight to DVD. My dick bigger than a bridge. Yo dick look like a little kid. My dick large like the Chargers. The whole team. Yo shit look like you're 14. My dick locked in a cage, right? Yo dick suffer from stage fright. My dick so hot it's stolen. Yo dick look like Gary Coleman. My dick pink and big. Yo dick stinks like shit. My dick got a Caesar dude. Yo dick needs a tweezer dude. My dick is like super size. Yo dick look like two fries. My dick more mass than the earth. Yo dick half stat, it needs work. My dick been there done that. Yo dick sits there with dunce cap. My dick VIP. Yo shit needs ID. It's time that we let the world know. Dude, you gotta let your girl go. DS is the best of the business. P.S. We got dicks like Jesus. It's time that we let the world know. Dude, you gotta let your girl go. DS is the best in the business. P.S. We got dicks like Jesus. House. She's mighty, mighty. Just letting it all hang out. So geil, war Commodores. Hier mit den Beastie Boys. Jetzt ist das einzige Fieber, das ich habe, das Disco-Fieber. Na klar. Wir schließen Bildungslücken. Was geht, Leute, seid ihr mit mir down? Mit dem Sound aus Hamburg City, dem die Leute vertrauen. Bei dem die Ladies alles schüllen, den Typen so vermitteln. Wenn sie stehen, sich nicht bewegen, sind sie derbe schief gewegelt. Mit einer Windel um den Kopf stehen die Typen. brauchen Bass. Was geht, Mala? Bass, Bass, wir brauchen Bass. Seid ihr down? Mensch, denkst du wirklich, du holst dir ähnlich, wenn ich noch Platten mach, denn das, wo das bleibt angesagt. Zieh down, Style and Deck und lauf auf keinen von beider weg. Der Style aus Hamburg Beach, der ist das, was du hörst, mein Freund, heißt Hit. Die Ärsche gibt's im Videoclip. Ich sag, ihr braucht nicht sauer sein, nur der Zorn zählt, hört genauer rein. Bass, Bass, wir brauchen Bass. Was geht denn alle? Bass, Bass, wir brauchen Bass. Seid ihr down? Und oh, was gehen die Leute ab? Und oh, was macht der Typ mit Rap? Ich bring ihm wieder Tanzen bei und rauch da auch noch Pflanzen bei. Ihr wisst das bei den ganzen drei. Ich Kindern in den ganzen Spei. Doch das ist nicht so wesentlich, wie ob ich dich vom Tresen krieg. Weil krieg ich dich nicht, geht es nicht. Doch hab ich dich, beweg ich dich. Bass, Bass, wir brauchen Bass. Was geht, Mann? Bass, Bass, wir brauchen Bass. Seid ihr down? Spielt Bass im Haus und alle rasten aus. Ey, kein Ding, Digga, das Ding hat Swing. Von Kingstyle Kicker, die Kingstyle Swing. Beweg dich schon, mach mit, komm her. Wer einmal Blut leckt, will auch mehr. Und das Ass hat Laster, war nur Zaster. Bass von Kasper, nein, deiner Asbach, meiner Neo. Komm frisch wie für Penadeo. Oder frisch wie Bibi Pups. Das geht raus an alle Crews. Bass, Bass, wir brauchen Bass. Ihr habt hoffentlich Bass nach Tremor. Wir brauchen Bass. Und dreht richtig auf, dass die Nachbarn auch noch hören. Ganz klar. Sonst kommt das nicht richtig rüber. Das braucht man nach Schwärmer. Die doofe Witze-Ecke. Seid ihr da? Ja. An einem Emanzenkongress in Österreich. Frauen verraten Tricks, wie sie ihre Männer erziehen. Brigitte aus Österreich, also ich sage zu meinem Peter, Peter, ich werde dir deine Hemden nicht mehr bügeln. Ich sehe am ersten Tag nichts, ich sehe am zweiten Tag nichts. Am dritten Tag sehe ich, wie Peter seine Hemden bügelt. Ein riesen Beifall braust auf. Yvonne aus Paris, ich sage zu meinem Jean, Jean, ich nix mehr pütz die Klo. Ich sehe ersten Tag nichts, ich sehe zweiten Tag nichts. Am dritten Tag, voilà, er bützt die Toilette. Ja, wunderbar, ein rasender Beifall. Nun kommt Fatima aus Istanbul. Ich sage zu Ahmed, Ahmed, ich nix mehr koch. Ich sehe ersten Tag nichts, ich sehe zweiten Tag nichts. Und am dritten Tag kann ich das linke Auge wieder ein bisschen aufmachen. Oh, die Arme. Wir brauchen Bass. Das auf dem Frauenkongress. Nein, das darf nicht wahr sein. Hallo Nachtschwärmer, hallo Fasnachter. Weine nicht, wenn der Regen fällt. Dam, dam, dam, dam. Yeah! Alle singen mit. Hey, oh, hey, oh. Das laut im Chor, das geht im Chor. Keiner kriegt davon genug. Alle halten mich für klug. Ein affengeiles Programm. Hi! Oh, shit! Hier ist der Freitag, hier geht's ins Wochenende. Ein Mann, eine Show. Eine Nacht voller Leidenschaft und zärtlicher Gefühle. Mann, das nervt doch total. Jetzt hören Sie mal zu. Ihre Sendung ist ein riesiger, dampfender Haufen Scheiße. Vorteil, Nachteil. Ich meine, abgesehen vom Durchfall. Ja.

jede Männergruppe, die am Eingang zusammenruft, The Boys are back in town. Ist das klar? Aber dass die Frauen sich nicht benachteiligt fühlen, die Ladies, die rufen am Eingang an der Kasse auch, hi, ich bin's Penny. Und schon bekommen sie 10 Euro Bonusverzehr, aber auch nur bis 23.30 Uhr. Codex Club in Aachen. Ah, wie geil ist das? Großer Club. Haus Elektro Urban Black im großen Club und im kleinen Club Rock Pop 90er, 80er Deutsch. Ja, super. Dann kommt der Samstagmorgen Mädelsabend. Aber auch für Männer. Alles, was das Herz der Frau begehrt. Intim Security Check. Sexy Welcome Shots Frauen. Sexy Welcome Shots Frauenmassage. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Ja, es geht weiter. Erotische Menstrip-Show der Extraklasse zum Höhepunkt der Samstagnacht. Fotoshooting mit den Boys. Und die Topless Candy Boys bringen den Zuckerspiegel wieder auf normal. Einlass ab 18, ab 22 Uhr, morgen Samstag. Aber auch für Männer. Genau. Codex Club in Aachen. Da bin ich wieder Nachtschwärmer. Aber hallo, wen haben wir denn da? Jetzt kommt der grelle Wahnsinn. Wer stinkt hier nach Knoblauch? Charlie. Wahrscheinlich nicht von dieser Welt. So, jetzt machen wir den Italo-Spezial. Dream around. Italo, 80er Italo, das waren Zeiten. So, der Gerrit Fiedler hat geschrieben, voll genialer Sound, danke. Grüßt mal den Erhard aus Ohlsbach, der heute hört euch immer mit Kopfhörer, weil seine Frau sonst zornig wird. Haha, so, aha, okay. Love. And half a day I'm feeling very happy. Klassiker der Party People, die heimliche Lust auf Ekstase. Freitag bei Radio Ohr. Radio Ohr. Radio Ohr. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Pausenlos. Adrenalin pur. Welcome to the next level. Girls, Bounce und noch ein paar andere. 22:05 Uhr. Jetzt ziehen wir mal wieder über die Werbung her. Und zwar unser Freund Oliver Kalkofe, der macht das ganz toll. Die doofe Witze-Ecke. Willkommen bei Medical One. Unsere Fachärzte tun alles für ihre Schönheit. Wir helfen ihnen, attraktiver zu sein und sich wohler zu fühlen. Ob Brust, Gesicht oder Übergewicht. Wir können jedem helfen. Die Nasenkorrektur. Kommen Sie doch rein. Schönheitschirurgie Medical One. Überall in Ihrer Nähe. Ja, kommen Sie zum Schönheitsschnippel-Discounter für hässliche Aliens, ungewaschene Langweiler und selbstverliebte Pimpertussen. Wir spritzen Sie schön und operieren Ihnen die Hässlichkeit aus der Fresse. Egal ob Außerirdischer oder Kassenpatient. Von der Nasenverlängerung bis zur Penisverkürzung. Von der Hinternhalbierung bis zur Hirnverödung. Für Geld machen wir alles. Aber vergessen Sie nie, egal wie oft wir die Laubsäge ansetzen, hier drin bleiben Sie das gleiche alte Arschloch wie früher. Hey! Servus, Grüezi. Servus, Grüezi, hallo. Servus, Grüezi und hallo. Servus, Grüezi, hallo. This is International Big Mega Radio Smasher. Let the beat rock. Das ist wieder ein typisches Beispiel nach dem Mann. In dieser Sendung laufen keine normalen Songs. Immer veränderte. Hier DJ Ötzi und Black Eyed Peas. 22.10 Uhr. Hey! Hey, Nachtschwärmer. Schalt das Radio ein. Da kommt wieder die komische Sendung von Charlie 2000. Danke für die Werbung. Ich bin Bundy, L. Bundy. Ja. Ich bin gerade hier bei Charlie. Na und ihr? Wo seid ihr, Dumpfbacken? Ah, die sind vom Radio, aber du brauchst nicht unbedingt hier sein. Ich will nicht bei dir sein, ich will Spaß haben. Ach ja. Dann grüß mal die Nachtschwärmer. Guten Abend, ihr kennt mich alle. Ja. Abgefahren. Krass. Oh, abgefahren. Geil. Das ist sowas von abgefahren. Das reißt es raus. Ja, sehr gut. Es ist Showtime. Showtime. Showtime. Showtime. Showtime. Showtime. Showtime. One. Schon wieder, ja? Tsunami und Katy Perry. Ah, eine Information. Eine Ü30-Party findet heute statt in Laar. Marktplatz. Ehemaligen kleinen Kreis. Ab 22 Uhr. Da ist ja die Hölle los. Morgen so und so am Sonntag. Weil da der riesen Fastnachtstreffen ist und so weiter. Also, kurz in die Werbung. Und gleich nach der Werbung sind wir wieder da. Und Schnitt. Wollt ihr noch mehr fahren? Dann bleibt dran. Hit

y'all. This dance ain't for everybody. Only the sexy people. So all you fly mothers, get on out there and dance. Dance, I said. Ihr Radiopsychiater. Nicht schon wieder. Moment, was? Sie haben richtig gewählt. Hier ist das Amt für ausgelassene Lebensfreude. Tonight's Entertainment. Das ist ja unglaublich. Ja, und zwar die letzte für heute. Gut, zwei Männer sitzen in der Sauna. Sagt der eine, ich kenne sie doch irgendwoher. Der andere nickt, ja, das kann schon sein. Sie sind doch dieser Zauberer, der gestern im Fernsehen aufgetreten ist. Stimmt's? Der andere nickt. Aber jetzt, wo sie nackt sind, können sie da auch noch zaubern. Klar, der Bewunderer bettelt so lange, bis sich der Zauberer bereit erklärt, einen Trick zu zeigen. Er sagt, jetzt bücken Sie sich mal. Spüren Sie jetzt meinen Mittelfinger in Ihrem Hintern? Der andere entsetzt, na klar, Sie Schwein. Der Zauberer zeigt triumphierend seine beiden Mittelfinger. Jetzt raten Sie mal, was da drin steckt. Ich muss sogar husten. Ein Riesenzauberer, ja. Ja, auf diesen Witz machen wir gleich mal was, hä? Ein Dreifachton in das Hello! Hello, ja. Jede Menge Spaß am Freitag. Immer freitags. Und ich grüße ganz herzlich alle Fasenachter. Ja. Hey, zwei, drei. Jeden so schön. Dancing on the dance floor, drinking by the bar. Tonight we do it big and shining like stars. And we don't give a what, 'cause that's just who we are. And we are, we are, we are, we are, we are. The crazy kids, them crazy kids. And we are, we are, we are, we are, we are. The crazy kids, we are the crazy people. I see you in the club showing cash of love. Geil, Will I Am, Kesha, mit dem Musikteppich von Flashdance. Iron Cara, hat das noch erkannt? Aber natürlich. Was frage ich überhaupt? Hier ist der Freitag, hier sind meine Nachtschwärmer. Es wird noch schlimmer, dieser Sendung. Jeden Freitagabend, nur bei Radio Ohr. Das gibt's nicht.

Ah, Wahnsinn, ha? Helene Fischer hier mit Faceless. 22.55 Uhr. Mann, oh Mann, wie die Zeit vergeht nach Schwimmer. Ah, Schuhverkäufer. Habe ich dich gestört? Ich dachte, du schläfst. Bei was habe ich dich gestört? Nein, nur bei einem kleinen ehelichen Beischlaf. Oh, nein, das kommt aber ganz selten bei dir vor. Du bist jetzt hoffentlich nicht sauer, hä? Ey, du Fuzzi! Was denn? Das Radio ist die letzte Scheiße! Du fliegst gleich raus! Jetzt gibt's aber Ärger! Sorry, jetzt reicht's aber, mach Platz! Weg hier! Achtung, Nachtschwärmer, hier ist Al Bundy! Ein Schuhverkäufer übernimmt jetzt die Sendung. Sag das nochmal und ich führe dich raus. Charlie, komm, jetzt reicht's, mach Platz. Achtung, Nachtschwärmer. Hier ist Al Bundy. Ein Schuhverkäufer übernimmt jetzt die Sendung. Der will es wissen. Es wird noch schlimmer, dieser Sendung. Jeden Freitagabend nur bei Radio Ohr. Das gibt's nicht. Doch, das gibt's. Ein Wahnsinns-Powerplay. Ein schönes Wochenende. Bis kommenden Freitag ab 19 Uhr. Die Show ist damit zu Ende. Hoffentlich was cool und erfrischend. Uhr. Aus Deutschland und der Welt. Hitradio Ohr. Die Nachrichten. Im Studio Thomas Prüfer. Die Handy-Abhöraktion der NSA gegen Kanzlerin Merkel überschattet weiter das deutsch-amerikanische Verhältnis. Auch beim Besuch von US-Außenminister Kerry in Berlin gab es heute keine Entschuldigung. Sein deutscher Amtskollege Steinmeier machte auch beim Anti-Spy-Abkommen keinen Druck. Eine solche Debatte und unterschiedliche Sichtweisen, so es sie gibt, dürfen eine gewachsene Freundschaft nicht zerstören. Und ich bin sicher, Es wird sie nicht zerstören. Auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz ist die NSA-Späher-Affäre Thema. Bundesinnenminister de Maizière bezeichnete die Überwachungsaktion des US-Geheimdienstes als maßlos und forderte ein Zeichen des Einlenkens von den USA. Zehntausende Verkehrsteilnehmer müssen jedes Jahr zum medizinisch-psychologischen Test antreten. Der im Volksmund sogenannte Idiotentest soll überarbeitet werden. Das fordert der Deutsche Verkehrsgerichtstag, der in Goslar zu Ende gegangen ist. Der Test ist gefürchtet, treibt Betroffenen die Schweißperlen auf die Stirn. Vorgeladen wird, wer mit Alkohol oder Drogen auf der Straße aufgefallen ist. Die Experten sagen, die medizinisch-psychologische Untersuchung soll gerechter werden. Betroffene sollten gerichtlich überprüfen lassen können, ob sie zu Recht vorgeladen wurden. Der Verkehrsgerichtstag setzt sich auch dafür ein, dass genau untersucht wird, welche Daten das Auto speichert, zum Beispiel im Bordcomputer. Hersteller und Dienstleister müssten Kunden besser informieren, sagen die Experten. Dirk Steinmetz, Nachrichtenredaktion. Der Berliner Großflughafen BER soll wohl noch teurer werden als bisher bekannt. Medienberichten zufolge gäbe es fast 300 Millionen Euro mehr